Achtung! Stube 110, belegt mit 15 Mann, angetreten zum Unteroffizierunterricht. Ein Mann, Herr Unteroffizier, ist wegen Magenverstimmung im Revier. Ja. Hinsetzen! Setzen Sie gerade hin. Vordermann, Mann, hier vorne. Herrschaften, also, ich will eins sagen, ne? Ich bin ein gemütlicher Mensch, ihr kennt mich jetzt lange genug, aber wenn Sie glauben, dass Sie es mit mir machen können, dann, nicht wahr, dann also, können Sie es nämlich nicht. Hier, der Hauptmann schleicht durch die Gänge, ich hab mir keine Lust immer anscheißen lassen, immer Stube 110. Da war wieder ein Krach hier. Also, jetzt. Unteroffizierunterricht, Thema Körperpflege und Gesundheitsreinigung. Was macht der Soldat, wenn er morgens aufsteht? Hier, nein, da vorne mit die Blechbrille. Beten, Herr Unteroffizier. Ja, beten, passen Sie ja auf, dass Sie hier einem Vorgesetzten verkackeiern wollen. Auf! Hinsetzen! Auf! Hinsetzen! Auf! Hinsetzen! Wie so eine schwangere Wanze. Also ich werde das jetzt alles nochmal selber erzählen, ne, dass hinterher jeder nachsprechen kann. Das Erste, wenn der Soldat morgens aufsteht, putzt er Zähne. Warum? Weil in der Nacht haben sich so Kartoffelstückchen dazwischen gesetzt und da tun die Faulen. Und dann wischt der Soldat die Beine, also nicht die Beine, warte mal, wie heißen sie, unten dran, Dinges, die Füße, ne? Weil da gibt es Soldaten mit so ganz gefährlichen Käsemauken. Ja, und das ist eine schöne Unkameradschaft, wenn die anderen Soldaten immer den sein Käsegeruch in der Nase rumriechen müssen. Ja, und dann wäscht sich der Soldat. Wie macht er das? Hier vorne mit die, nein da, mit die Blumenkohlohren. Mit Seife, Herr Unteroffizier. Nein, falsch, ist doch Blödsinn. Mit nackten Oberkörper, ne? Und dann geht er sogar, also ganz unter der Brause, unter der kalte Brause, aber hier richtig drunter gestellt, ne? Nicht wie so ein kleines Mädchen, weil das ist gut für die Weiber, ne? Also nicht für die Weiber, wie sagt man, dass der Soldat nicht so scharf ist auf die Weiber, ne? Da ist das gut für eine Kneipkur nennt man das, ne? Weiß ich auch nicht, wie das so im Einzelnen funktioniert. Achtung! Stube 110 belegt mit 15 Mann und ein Mann ausgetreten. Also in der Krankenstube wegen Magensachen. Ja, schön. Dann, was machen Sie gerade? Unteroffizierunterricht, Herr Oberst. Ja, was haben Sie für ein Thema? Thema ist Körperpflege und Gesundheitsreinigung. Naja, das ist ja dann auch immer sehr wichtig. Dann bitteschön, dann machen Sie mal weiter. Ich möchte mir das mal anhören. Ja, Herr Oberst, also ist nichts mehr los, ne? Also weiter ist alles erzählt. Was da so zu sagen war, das ist alles schon ganz schön jetzt aufgesagt, ne? Na ja, dann nehmen Sie mal ein anderes Thema. Nehmen Sie mal die Handgranate. Nicht wahr? Handgranate 33. Jawohl, Herr Oberst. Hinsetzen! Setzen Sie gerade hin, hier vorne, schön gerade. Das sind, Herr Oberst, alle von den neuen Ersatz noch, ne? Von der zweiten MG, die Spuren noch nicht so ganz richtig. Na ja, nun fangen Sie mal an, das ist ja nun wichtiger, nicht wahr? Was, worüber sollen Sie sprechen? Jawohl, ich soll... Was Sie sagten, ne? Handgranate 33. Ja, nun, dann fangen Sie doch endlich mal an. Jawohl, Herr Oberst. Die Handgranate 33. Ja, Herr Oberst, soll ich selber alles erzählen oder soll ich mehr so aus der Nase kitzeln, ne? Also alles ein bisschen mehr rauslocken, nicht? Aus den Leuten. Ja, nun Gott, Sie sollen erzählen! Fangen Sie doch endlich an und seien Sie nicht so umständlich! Herr Gott nochmal, nun kommen Sie doch endlich zur Sache! Zum Thema! Jawohl, Herr Oberst. Scheiße. Die Handgranate 33 heißt erstmal 33, weil sie in den Jahre 1933 als eine schöne Kanone da so hereingeführt wurde. Sie ist die Steilfeuerwaffe des Schützen. Also mit ihr kann er auch hinter Berge schießen, ne? Ja, nun Gott, da sitzen die Leute. Denen sollen Sie das erzählen. Gucken Sie mich nicht so treuherzig an. Ich weiß das. Ich brauche den Unterricht nicht mehr. Nun mal ein bisschen fix. Es ist ja ganz entsetzlich mit Ihnen. Jawohl, die Handgranate ist die Steilfeuerwaffe des Schützen. Mit ihr kann er auch hinter Berge schießen. Also müssen Sie vorstellen, sind Sie an der Front, ne, liegen Sie in Graben. Bei der Infanterie sind Sie abgestellt, haben Sie Pech gehabt. Und wie gesagt, also liegen in den Graben. Und der Gegner, ne, der ist auch da, also in seinem Graben ist er so zugange. Und dann ist ein Berg dazwischen oder ein Hügel, ne, dann kann man Handgranate schön so oben drüber schmeißen. Und dann hat sie eine herrliche moralische Wirkung. Also, dass der Gegner sich schon mal erschrecken tut, ne? Für den Knall alles. Und die Handgranate besteht aus ihre Teile, also drei Teile, ne, sind das. Der Topf mit den Dynamit, und nicht Dynamit, wie heißt, also das Schießpulver, ne, ist da drin. Und dann der Stiel und den kleinen Porzellanknöpfchen, ne, für zum Abreißen. Und wenn sie die Handgranate da was mitmachen, dann müssen sie 21, 22 und dann also auch schon wegschmeißen. Ne? Meine, ich habe mal einen gekannt, der hat sie länger in der Hand behalten. Deshalb sieht man dem heute auch so wenig. Naja, das war nur ein kleiner Scherz von mir. Jawohl. Herr Oberst, Thema beendet.